Manche träumen immer noch von Ruhm und dem Geld, so dass ohne viel zu tun aus dem Himmel Kohle fällt. Und manchen fällt es schwer, seinen Traum auszuleben. Schau mich an, ich bin der Inbegriff von aussichtslosem Streben. Man kann alles geben, bis ein anderer dir nehmen kann, was du dir aufgebaut hast, der Traumplatz so neben diesem Stapel von Enttäuschung, eine Stärke, die dich hält, bis dir dann Erleuchtungen begegnen und dir fällt etwas auf, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Lauf jetzt hinaus und voll in das Blitzlicht. Doch es nützt nix, wenn du dann zurückblickst. Einer sagt, der Traum verpufft und du dazu bedrückt nix. Träumen ist gesund, manche sitzen darin fest. Versäumen ihre Chance, weil sie erst dann locker lässt. Halt dran fest, du bist erst am Anfang, du weißt es. Steig von dem Berg, du kannst es also zeigen. Kennst du die Momente, auch in denen man sich fragt, ist das Leben viel zu hart, werden meine Träume wahr? Manche sagen ja, streng dich an und du siehst klar, deine Träume, wie sie sich erfüllen, vielleicht am nächsten Tag. Kennst du die Momente, auch in denen man sich fragt, ist das Leben viel zu hart, werden meine Träume wahr? Manche sagen ja, streng dich an und du siehst klar, deine Träume, wie sie sich erfüllen, vielleicht am nächsten Tag. Werden Träume wahr, wenn du fest daran glaubst? Siehst du Träume da, wo du letztendlich schaust, was du kannst, was du bist, ob es das ist, was du willst, ob du es schaffst oder nicht. Grob gesagt, du hast im Griff, nimm das Steuer in die Hand. Bewege jetzt dein Schiff, welcher Weg sich jetzt anbahnt, hält nicht ab von deinem Gerüst, du hast nichts zu verlieren, doch viel zu gewinnen, also kannst du von hier in die weite Welt schwimmen. Viele Leute lachen und die meisten davon sagen, du sollst deinen Traum begraben, soll ich dir mal was verraten? Gib einen Fick auf diese Spaten, sie sind nur missraten, sie versagen und dann raten sie dir auch zu anderen Taten. Keiner kann es wissen und die meisten haben verloren, das bedeutet nicht, dass du genauso bist, schau nach vorn. Wenn man etwas will, dann bekommt man es vielleicht, aber nur wenn dieser Wille bis in dein Herz reicht. Okay. Kennst du die Momente, auch in denen man sich fragt, ist das Leben viel zu hart, werden meine Träume wahr? Manche sagen ja, streng dich an und du siehst klar, deine Träume, wie sie sich erfüllen, vielleicht am nächsten Tag. Okay. Kennst du die Momente, auch in denen man sich fragt, ist das Leben viel zu hart, werden meine Träume wahr? Manche sagen ja, streng dich an und du siehst klar, deine Träume, wie sie sich erfüllen, vielleicht am nächsten Tag.